Wie sehr wir dazu verleitet werden, in Geschichten zu denken, bewiesen die Kognitionspsychologinnen Fritz Haider und Marianne Simmel schon vor Gerzenigers getrennten Gehirnhälften. Sie konzipierten 1944 einen Animationsfilm, der zeigte, wie zwei Dreiecke, ein Rechteck und ein Kreis, sich wild über einen Bildschirm bewegen. Mal in kreisenden Bewegungen, mal in sprunghaften Richtungsänderungen. Anschließend zeigten Haider und Simmel den Film unterschiedlichen Versuchspersonen und fragten diese hinterher, was sie gerade gesehen hätten. Von den 120 Personen antworteten drei sinngemäß Geometrie, die sich bewegt. Die anderen Teilnehmer interpretierten eine Dreiecksbeziehung zwischen den Dreiecken und dem Kreis. Manche fanden das eine Dreieck sehr dominant und bevormundend, den Kreis hingegen ängstlich und verstört, und sie beschrieben diese Relation mit narrativ aufgeladenen Begriffen wie Mobbing oder Familienfehde. Diese Studie verdeutlichte, wie sehr unsere Wahrnehmung alles in eine erzählerische Beziehung bringt. Der amerikanische Literaturwissenschaftler Jonathan Gottschall beschreibt, wie sogar im Schlaf die narrativen Strukturen aktiv sind, obwohl alle anderen faktenprüfenden Sinne offline sind. Genau wie die Geschichten, die wir uns zur Unterhaltung erzählen, drehen sich die Traumerzählungen oft um dramatische, unerwartete Veränderungen. Forscher fanden heraus, dass die Mehrheit der Träume mindestens ein Ergebnis mit bedrohlichen und unerwarteten Veränderungen enthält, wobei die meisten von uns jede Nacht bis zu 5 solcher Ereignisse erleben. Das häufigste ist, gejagt oder angegriffen zu werden. Andere universelle Themen seien der Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, verloren oder eingeschlossen sein, nackt sein in der Öffentlichkeit, verletzt werden, krank werden oder sterben und gefangen sein in einer Katastrophe.